Der internationale Verband für Menschenrechte, der internationale Generalverband der Gewerkschaften, der europäische Generalverband der Gewerkschaften und die Weltorganisation gegen die Folterungen veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung. Darin warfen sie der südkoreanischen Regierung vor, die Gewerkschaften und Menschenrechtler zu unterdrücken, die gegen die Arbeitspolitik der Regierung und die Verletzung des Arbeitsrechts durch sie sind.